sprechen müsse. Doch war ein herzinnigster Wunsch. Er konnte sich nicht besänftigen. Darum nahm er laut sein. Des Herz, die Seelen, Seelen, die Scheide. Und wenn ich schon der Liebe schwund in trauriger Wüste nicht weiter ein losliches Leben wenn irgend die Ufer mehr Blumen erblüht. Wie geht mit bleibehangenen Füßen die Zeit bedächtig Schritt vor Schritt und wenn ich werde scheiden müssen, wie viel allein die Kalle fliegt, wie viel allein fliegt an mir hin. Schlage den Gewacht in die Vertrauer Brust. Wir laufen vorüberall, entflieht des Lebens Winzels. Ach, wie bald bin ich erwonne mir kaum noch bewusst. Ach, wie bald bin ich erwonne mir kaum noch bewusst. Hat mich von ihren Taten da die einzigen Weg. Liebe lässt mich nicht verschmachten, bis ich leben sieh. Bis ich leben breiter hin, bleib mir immer heiter fröhlich. weiter in den Leib, mir immer heiter, fröhlich den Ruderschlag, fahr ich hinab, fröhlich den Ruderschlag, fahr ich hinab, bring Liebe und Leben zugleich an das Grab, bring Liebe und Leben zugleich an das Grab, bring Liebe und Leben zugleich an das Grab, bring Liebe und Leben das Grab. Jetzt war die Zeit da, die Stunde gekommen, in welcher der seine geliebte Malone besuchen soll. Ging heimlicherweise die Pforte des Kissen durch und auf die Kammer der Amme, wo er die Prinzessin fand. Malone sah auf einem Ruhebett und wollte aufstehen, als sie den Ritter eintraten sah. Eine Scharlachröte überzog ihr ganzes Gesicht. Peter warf sich ohne zu sprechen auf ein Knie nieder. Malone reichte ihm die schöne Hand und ließ ihn neben sich setzen. Peter packte und zitterte an ihrer Lippe. Lange wollte kein Gespräch hinkommen. Ihre zärtlichen Blicke, die sich verstohlen begegneten, stoben die Worte. Aber endlich entdeckte sich ihr der Jüngling und sagte, dass er sich ihr ganz zu eigen ergeben habe, seit er sie zuerst gesehen, dass ihr sein ganzes Leben gewidmet sei. Er schenkte ihr den dritten Ring, welcher der kostbarste von allen war. Magellone stand auf und holte eine köstliche, güldene Kette, die sie ihm um den Hals legte, und sagte, hiermit erkenne ich euch für mein und mich für die eurige. Dann nahm sie den erschrockenen Ritter in die Arme und küsste ihn herzlich auf den Mund, und er erwiderte den Kuss und drückte sie gegen sein Herz. Sie mussten scheiden. Und Peter eilte gleich nach seinem Zimmer. Er war so froh, als er noch nie gewesen war. Er ging mit großen Schritten auf und ab und griff in die Seite, küsste seine Laute und weinte heftig. Und dann sah er mit großer Inbrunst. War es hier in diese lichten Tief, hier der Angebot des Hüftes, die dein Licht will ich, lang vor meinen Augen schwebt, alles in den Abgrund schwebt, alles in den Abgrund schwebt, in den klaren Augenblick gesehen, gib mir Zeit, zärtlich winkte. Alles, alles klang im Herzen wieder, meine Blicke, meine Blicke sanken nieder, und die Lücke tönten nie das Lieder, und wie ein Kernenfaden für die Augen, wie Fahnen wiegen das goldene Haar, Lippen bläht, schwangen Flügel und wecken das tiefe Lange. Mit Blech und Schwanenflügen und die süßen Worte gar, wecken das tiefe Lange. Dein Mund so brennend rot erstarrt ist, wann dein Leben ein Leben ist, im schönsten Mut, im schönsten Mut.